Ich bin ein rechter YouTuber und verteile heute Datteln. Hätten Sie Interesse? Nein. Okay. Ich bin ein rechter YouTuber. Wir machen heute Videos und verteilen unter anderem Datteln. Ich habe gerade schon eine hier. Würden Sie kosten wollen? Nee, tut mir leid. Okay, schönen Tag noch. Hey guys, wir befinden uns hier bei der HSN und interviewen heute Leute, was Jesus in der Morning Session bei ihm bewirkt hat. Let's go! Was hat Jesus bei dir in der Morning Session bewirkt? Also ich habe richtig geheult beim Worship und es war richtig toll. Ich habe richtig Befreiung erlebt und es war richtig, richtig toll. Also bei mir fing das an mit einer freievangelischen Gemeinde. Und ich bin dann im Jugendalter in charismatische, also Pfingstlergemeinden eingestiegen. Und genau diesen Vibe, den man da jetzt gerade hört, der war meine Realität. Fundiwatch haben wir gestartet Ende 2024 als Recherche- und Aufklärungskollektiv zum Thema christlichen Fundamentalismus. Und der Hintergrund war, dass wir den Eindruck hatten und auch weiterhin haben, dass das Thema und auch die Gefahren christlicher Fundamentalismus gerade im deutschsprachigen Raum eigentlich unterbelichtet sind und zu wenig beachtet und thematisiert werden. Heilige Krieger, Christfluencer und die neue Rechte. Ein Feature von Ralf Ruhmann. Extrem rechte Gruppen legitimieren ihre Ideologie der Ungleichheit mit Bibelsprüchen. Sie reißen sie aus dem Kontext und behaupten, die einzige richtige, weil biblische, Wahrheit zu besitzen. Wieso können Menschen, an deren Händen das Blut von Kriegen und von Rassismus klebt, in YouTube als Kreuzritter auftreten und behaupten, Gott will es? Der Einfluss einer extremistischen, elektronischen Kirche wächst. In den USA hat sie längst die staatlichen und wirtschaftlichen Eliten erreicht. Sie beten öffentlich und lassen für sich beten. Sogenannte Christfluencer zeigen ihren Glauben online. Es gibt sie in allen möglichen Ausprägungen. Die evangelische Kirche Deutschlands hat sogar ein eigenes Content-Netzwerk für sie. Mehr Klicks generieren oft die, deren digitale Mission auf einen Fundamentalismus zielt. Und das hat Gründe. Christliche Inhalte müssen an Plattformlogiken angepasst werden, um gesehen zu werden, um Aufmerksamkeit zu generieren und um angeklickt zu werden. Und das ist ein ganz großer Unterschied zu anderen Formaten, wie beispielsweise ein Gottesdienst am Sonntag. Hier würde eine Pfarrerin oder ein Pfarrer auf der Kanzel beispielsweise stehen und predigen. Diese Formate funktionieren nicht im Digitalen. Im Digitalen müssen die Formate knapp sein, sie müssen kurz sein und sie müssen bestenfalls auch irgendwie entertainen und die Aufmerksamkeit halten. Das heißt, eine Komplexitätsreduktion ist fast notwendig für einen Social-Media-Post beispielsweise. Madeleine Geidel, Universität Erlangen. Lehrstuhl für Medienkommunikation, Medienethik und digitale Theologie. Wir müssen die Komplexität runterbrechen, um Inhalte auf Social Media platzieren zu können. Aber damit geht natürlich auch sehr viel verloren. Das sehen wir ja auch in der Medienlandschaft. Also gewisse Themenkomplexe lassen sich nicht in 20 Sekunden erklären. Und da ist auch schon der große Unterschied. Und deshalb funktionieren Inhalte von AkteurInnen, die mehr polarisieren oder mehr Ja-Nein-Antworten geben auf gewisse Fragen, einfach besser, weil sie einfacher in die Plattformlogik einzubinden sind. In den digitalen Medien entstehen neue Autoritäten, auch in Glaubensfragen. Manche mögen es als Jux abtun, wenn der Präsident der Vereinigten Staaten sich mit Hilfe eines KI-generierten Bildchens als Jesus inszeniert. Andere empfinden es als Gotteslästerung. Viel entscheidender scheint es zu sein, dass in den Bildwelten Reels und Posts der digitalen Medien neue Akteure definieren, wer Christ ist und wer nicht, was christlich ist und was nicht. Da mag die traditionelle Kirche noch so oft vor extremistischer Vereinnahmung warnen, im Digitalen deuten längst andere Instanzen das Evangelium nach rechts. Zum Beispiel wünscht der Christfluencer Leonard Jäger nicht nur der AfD erfolgreiche Wahlen, er holt sich den Rechtsextremisten Martin Sellner in seinen Podcast. Martin Sellner war bis 2023 Sprecher der Identitären Bewegung Österreichs, einer rechtsextremen und antisemitischen Vereinigung. Sellner kommt aus der österreichischen Neonazi-Szene. Sein eigener YouTube-Kanal ist seit 2020 gesperrt. Ich bin religiös aufgewachsen. Dann gab es eine Phase, wo es für mich überhaupt keine Rolle gespielt hat. Es gab auch eine Rebellionsphase dagegen. Okay, und jetzt bin ich auch also praktizierend und ich bin als Österreicher natürlich ein Katholik. Das geht gar nicht anders als Österreich. Gehört das zur Kultur. Jawohl. Ja. Was uns ja verbindet, ist ja die Figur Jesus Christus. Und das auch nicht irgendwie. Also wir glauben, dass Jesus Christus, fleischgewordener Gott, für unsere Sünden gestorben ist. Und in meinen ersten 18, besser gesagt sogar bis hin zu, wo ich 22, 23 Jahre alt war, da war dieses Jahr, da ist dieser Jesus, der ist am Kreuz gestorben, irgendwie in meinem Kopf als, das ist irgendwie das, was Christen glauben, aber ich habe gar keinen Bezug dazu. Ich habe überhaupt keine Ahnung, wieso, weshalb und was das überhaupt bedeuten könnte. Ich habe das Potenzial in dieser Aussage überhaupt nicht gesehen. Zumindest ein Potenzial scheint Leonhard Jäger in seinem Podcast schnell erkannt zu haben. Die Rede über Gott und die Welt für extrem rechte Propaganda zu nutzen. Die neue Rechte unterscheidet sich von der alten Rechten dadurch, dass sie eine kulturelle Hegemonie herstellen will. Es geht darum, dass Dinge gesagt werden können, die vorher nicht gesagt werden konnten. Martin Sellner gibt dafür ein gutes Beispiel mit seinem Begriff der Remigration. Gegen sein in Potsdam vorgestelltes Programm protestierten Millionen Menschen. Dennoch ist sein extremistischer Gedankengang öffentlich mehrfach wiederholt worden. Menschen sollen dorthin zurück, wo sie nach Auffassung der neuen Rechten hingehören, in ihren Kulturkreis. Ethnopluralismus heißt dieses rassistische Konzept. Und was jetzt passiert in wenigen Jahrzehnten, ist die größte ethnokulturelle Umwälzung seit diesen 5000 Jahren. Das ist nachweisbar auch wissenschaftlich. Ja. Und ich finde, das sollte uns schon zu denken geben. Das sollte man nicht leichtfertig machen. Metapolitik bezeichnet die Einflussnahme auf Sprache, Kultur, Medien und das Denken einer Gesellschaft, bevor es zu tagespolitischen Entscheidungen oder Wahlen kommt. Die neue Rechte zielt auf eine kulturelle Vorherrschaft. Extrem rechte Inhalte sollen gesellschaftsfähig werden. Schauen wir uns einige heilige Krieger dieses Kulturkampfes näher an. Die harten und die weniger harten. Sie unterscheiden sich in politischen und in Glaubensfragen. Ketzer der Neuzeit heißt die Marke von Leonhard Jäger. Mit seiner Influencer-Firma verzeichnet Jäger auf YouTube über 500.000 Abonnements. Der dazugehörige Instagram-Account zählt über 300.000 Follower. Tendenz steigend. Okay, wir verteilen jetzt einfach nochmal Datteln und schauen, ob die Ordner auch da was dagegen haben. Oder ob es in Ordnung ist. Schließlich sind die vegan, lecker und gesund. Wie soll ich mich denn vorstellen, damit ihr nicht unterbrecht? Soll ich sagen, ich bin ein rechter YouTuber oder wie soll ich es machen? Weil ja, okay. Ich bin ein rechter YouTuber und verteile heute Datteln. Hätten Sie Interesse? Nein. Okay. Ich bin ein rechter YouTuber. Wir machen heute Videos und verteilen unter anderem Datteln. Ich habe gerade schon eine hier. Würden Sie kosten wollen? Nee, tut mir leid. Okay, schönen Tag noch. Wir machen heute ein YouTube-Video. Wir sind rechte YouTuber und wollen heute Datteln verteilen. Hätten Sie Interesse? Nein. Mit der aufgeschalteten Werbung lässt sich wahrscheinlich gut leben. Gerade wurde der Spot für einen Dattelvertrieb geschaltet. Nun verteilt Jäger in seinem Video Datteln. Sozusagen als Dauerwerbesendung. Sein eigener Online-Shop bietet eine Modelinie. Ästhetisches Merkmal, die weibliche Figur der Germania. Frakturschrift und das, was das extrem rechte Selbstbewusstsein der Generation Deutschland anspricht. Zitat: Ein Hoodie, der Glauben, Geschichte und Identität verbindet. Eingearbeitet ist Erzengel Michael, der traditionelle Schutzpatron Deutschlands und Sinnbild für Wahrheit und Schutz. Ergänzt wird das Design durch ein starkes Bismarck-Zitat: Wir Deutschen fürchten Gott, aber sonst nichts in der Welt. Vorne bleibt der Hoodie bewusst dezent. Ein kleines Kreuz auf Brusthöhe. Zitat aus dem Online-Shop Ketzer der Neuzeit. Das heißt, wir haben wirklich einen unglaublichen Angriff. Es ist ein wahrer Feldzug gegen das Leben, was wir hier in Deutschland und in ganz Europa sehen. Und Sie sehen, diese Leute halten tatsächlich Abtreibung für ein Menschenrecht. Matthias von Gersdorf, Spross eines ehemaligen Adelsgeschlechts, Diplom-Volkswirt. Und erster Vorsitzender der Deutschen Gesellschaft zum Schutz von Tradition, Familie und Privateigentum, EVTFP. Der für deutsche Sprachgewohnheiten eher sperrige Name klingt im brasilianischen Portugiesisch viel besser. Aus Brasilien kommt die TFP ursprünglich. Ihre Anhänger kämpfen für eine reaktionäre Standesgesellschaft und gegen die demokratische Idee der Gleichheit der Menschen. Ästhetisches Merkmal der TFP, die Chefebene, zeigt sich in Krawatte. Die unteren Chargen laufen in farbiger Uniform. Sie erinnert an Burschenschaften. All das sind Zeichen, und jetzt verlasse ich die politische Ebene, all das sind Zeichen einer unfassbaren historischen, moralischen Dekadenz. Die Hartnäckigkeit, die Obsession, der Fanatismus der Abtreibungslobby nimmt wirklich wahnhafte Züge zu. Eine bewährte Erzählweise extrem rechter Rhetorik. Der Feind ist verrückt, die ganze Welt ein Sumpf von Dekadenz. Gegen das allseitige Sodom und Gomorra hilft wahlweise der neue Führer, ein reinigendes Stahlgewitter oder ein sonstiger Feldzug der Superlative. In diesem Feature kommen wir auf jeden Fall nicht um Apokalypse und Armageddon herum. Zumindest wird uns die Rettung beschäftigen, der Rechtgläubigen vor der Hölle. Ewiges Heil also. My name is Pete Hegseth. I'm the executive director of Vets for Freedom, an organization of Iraq and Afghanistan veterans dedicated to supporting our warfighters and their mission on the battlefield. This is a president who has said, I want to make America great again, and he's up against the forces of the left who believe that America was never great. Pete Hegseth in einer Anhörung vor der Legislative der USA, dem Kongress in Washington. Seit Januar 2025 ist Pete Hegseth Verteidigungsminister der Vereinigten Staaten. Seit September 2025 ist sein Titel zusätzlich Kriegsminister. Die Umbenennung soll eine neue Aggressivität des amerikanischen Militärs ausdrücken. Ästhetisches Merkmal von Pete Hegseth, seine martialischen Tattoos, Marke Schlägertyp. Zum Beispiel auf seiner rechten Brust ein großes Jerusalemkreuz, auf dem Bizeps der Schlachtruf mittelalterlicher Kreuzritter. Deus vult. Gott will es. Jesus hat nicht wirklich die Augen der Blinden geöffnet, sondern er will uns nur lehren, mit dem Herzen zu sehen. Die Israeliten sind noch nicht wirklich aus Ägypten ausgezogen, sondern es geht um einen inneren Aufbruch. Alles ist nur symbolisch zu verstehen. Kommt dir sowas bekannt vor, vielleicht aus dem Rallye-Unterricht oder sogar aus der Kirche? Ich gebe heute meinen Senf ab über das, was man manchmal liberale Theologie nennt, was ich aber öfter eher bezeichnen würde als den amputierten Glauben. Johannes Hartl, Gründer des Gebetshauses Augsburg und katholischer Christfluencer. Auf YouTube über 140.000 Abonnements. Beliebte Videos erreichen über 600.000 Plays. Sein Einfluss geht weit über digitale Medien hinaus. Johannes Hartl organisiert große Gebetsevents und Festivals für ein junges Publikum. Hartl sieht seine Mission in der Neuevangelisierung. Das heißt, die frohe Botschaft Jesu Christi zu verbreiten. Und hier sind wir meines Erachtens an Wurzel des Problems. Wenn du Spinoza liest oder viele Aufklärungstheologen oder Philosophen, da kommt am Schluss raus, Gott hat eigentlich nicht gesprochen. Und Gut und Böse sind auch relativ, die verschmelzen in einem. Und diese Stimme, ihr Lieben, kommt erstaunlicherweise in der Bibel schon vor, in einer Person, von der die ganzen Aufklärungsphilosophen und Theologen sagen, dass es sie gar nicht gibt, nämlich die Stimme der Schlange, die Stimme des Teufels. Und die sagt, nimm von dieser Frucht der Erkenntnis, dann wirst du klug und dein Verstand ist der eigentliche Gott. Und ich glaube, dass die Erlösung aber nur darin besteht, wenn ich der Stimme Gottes wirklich glaube, dass ich ihm zutraue, auch heute zu sprechen. Durch die Heilige Schrift, durch die Lehre der Christenheit, durch die Lehre der Kirche. Ästhetisches Merkmal, wahlweise Rollkragenpulli oder T-Shirt mit Herrenjackett. Das Outfit passt zur Methode, konservative Botschaften modern inszenieren. Der Christfluencer ist Fan der christlichen Gebets-App Hello. In der deutschsprachigen Ausgabe finden sich dort auch Beiträge von Johannes Hartl. Die App finanziert haben zwei Amerikaner. J.D. Vance, Politiker der Republikanischen Partei und Vizepräsident der Vereinigten Staaten. 2019 konvertiert zum Katholizismus. Der andere Finanzier ist der Tech-Magnat Peter Thiel. Politisch ein Anarchokapitalist, jedoch Anhänger apokalyptischer Endzeiterwartung mit evangelikalem Background. In der amerikanischen App-Variante agiert Robert Barron. Barron ist katholischer Bischof mit YouTube-Kanal. Über 3 Millionen Abonnements. 1, 2. So, dann werden wir jetzt mit unserem Programm beginnen. Ich freue mich. Mit der Hilfe aus Nordamerika kommt die schöne neue Christenwelt richtig in Schwung. Hello everybody, this is Bishop Barron. I want to send my greetings to all those gathered for the Munich March for Life. Von einem übergroßen, leuchtend hellen Screen spricht der amerikanische Bischof und Trump-Unterstützer zu seinem Publikum auf dem Münchner Königsplatz. Der Marsch fürs Leben hat sich versammelt, um sich einer Reform des deutschen Paragraphen 218 Strafgesetzbuch zu widersetzen. Im Koalitionsvertrag haben Union und SPD neue Regulierungen zu Schwangerschaftsabbrüchen angekündigt. Bischof Barrons Grußbotschaft lautet: Schöpfen Sie Hoffnung aus den Erfahrungen der USA. Der oberste Gerichtshof der Vereinigten Staaten hat jüngst die Zuständigkeit für das Schwangerschaftsrecht von der Bundesebene an die Mitgliedstaaten abgegeben. Dort haben seitdem republikanische Mehrheiten Schwangerschaftsabbrüche verboten. Don't give up. I know you're in a very secularized environment. I know there's lots of energy in Germany to legalize abortion in all cases. Resist it. And don't lose hope. Draw hope from the American experience. And finally, everybody, know that we're with you. Know that I'll be praying for you. Let me give you the Lord's blessing. May the blessing of Almighty God, the Father, and the Son, and the Holy Spirit come down upon all of you and remain with you forever and ever. Ja, vielen Dank auch hier in die Vereinigten Staaten für diese super schönen Worte. Ich habe unseren ältesten Schlachtruf quasi fast vergessen bei unseren drei Proben, die wir jetzt gerade gemacht haben. Und den möchte ich jetzt ganz kurz noch nachholen. Den kennt ihr alle noch, ich hoffe. Und jetzt mal schauen, ob sich noch viele Leute daran erinnern. Wir sind... Pro-Life! Wir sind... Pro-Life! Gleich geht er los. Der Münchner Marsch fürs Leben. Für die Heiligen Krieger scheint der Marsch eine wichtige Zusammenkunft zu sein. Sie kommen nicht nur aus Deutschland, sondern auch aus Österreich, Südtirol und der Schweiz. Das Thema Lebensschutz dient extrem rechten Gruppierungen als Scharnier. Viele Christinnen und Christen können sich mit der Unterstützung von Schwangeren und dem Schutz des ungeborenen Lebens identifizieren. Auf der Themenpalette der Christfluencer werden Fragen der Sexualität in allen Farben ausgeschmückt und gepostet, von frömmelnd über streng konservativ bis weit rechts stehend. Du hast einen wichtigen Job als Frau, ne? Und das ist, dir den Mann auszusuchen, der deiner Unterordnung würdig ist, der deinen Respekt verdient. Das ist mein Ernst, ne? Das ja, ist, da gibt's super viele Leute, die da jetzt einhaken würden, weil ich sag das auch immer, ne? In der Diskussion sagst du, ey, ich suche mir einen Mann aus, wo ich sagen kann, ich kann mich dem unterordnen, weil der dies hat, weil der das hat, weil er sich in der Bibel auskennt, weil er weiß, wie Christus nachfolge lebt und so weiter. Und Gott sagt, er hat den Mann gegeben und hat ihm die Frau geschenkt als Hilfe, die ihm untergeordnet sein soll. Ja. Gott hat es so gemacht, du hast die Hauptverantwortung als Mann. Total. Jesus Christus war kein Anhänger der LGBTQ-Community, war kein Befürworter von andauerndem Ehebrechen und Jesus Christus war auch nicht der Meinung, dass es irgendwie 73 Geschlechter gibt. Ja, wie findest du es eigentlich, dass Ben von Ungeskriptet, der böse Wolf, dass der dem Björn Höcke eine Bühne gegeben hat? In einem Wort. Demokratisch. Abtreibung bleibt Mord. Egal wie sehr unsere Gesellschaft versucht, das zu normalisieren oder schönzureden. Und aus christlicher Sicht ist das Töten eines unschuldigen Lebens eine schwere Sünde. Abtreibung ist Mord, denn der Mensch lebt nicht erst, wenn er auf der Erde ist, sondern auch schon im Mutterleib und auch davor. Wenn die Spermie die Eizelle befruchtet, dann entsteht Licht. Und Jesus Christus sagt selber, dass er das Licht der Welt ist. Der Kampf gegen Schwangerschaftsabbrüche ergibt einen Symbolic Glue, einen inhaltlichen Klebstoff. Er verbindet Parteigänger christlicher Volksparteien, Anhängerinnen einer konservativen Idee von der bürgerlichen Kleinfamilie mit extrem rechten Gruppierungen. Die Veranstaltung selbst verkauft sich vor allem als katholisch. Nee, also der Begriff Kultur des Lebens kommt ja aus einer Enzyklika Evangelium Vitae von Papst Johannes Paul II. Das ist mir persönlich auch ein ganz wichtiges Anliegen. Er benennt diese Kultur des Lebens einfach, letztlich können Sie es vielleicht auch beschreiben, mit christlicher Nächstenliebe, mit der Annahme des Nächsten. Und gibt unendlich viele Vorschläge in dieser Enzyklika, wie sie es gestaltet werden kann, wirklich jeder, wo er steht. Silja Fichter, Organisatorin des Münchner Marsch fürs Leben. Für mich persönlich ist es deshalb auch wichtig, weil ich denke, dass wirklich jeder diese Kultur auch tatsächlich ganz konkret leben kann. Zum Beispiel, weil vielfach Schwangerschaftskonflikte auch durch berufliche Umstände ausgelöst werden. Ist es auch ein Kulturkampf? Also jetzt nochmal zurück auf Kultur des Lebens. Papst Johannes Paul II., der Heilige, stellt der Kultur des Lebens eine Kultur des Todes gegenüber, beschreibt das auch sehr gut. Auf gewisse Weise ist es das wahrscheinlich sogar zwischen diesen Kulturen. Ja, ich glaube, es ist tatsächlich ein Gegenüberstehen von Kultur des Lebens und Kultur des Todes. Aber wir versuchen ja gerade, diese Kultur des Todes mit einer Kultur des Lebens zu überwinden. Ja. Die Propyläen, das große torartige Baudenkmal, schließt den klassizistischen Münchner Königsplatz ab. Auf der einen Seite der Propyläen sammelt sich der Marsch fürs Leben. Auf der anderen Seite der Propyläen trifft sich die Pro-Choice-Demonstration zu einer Kundgebung. Die sogenannte Lebensschutzbewegung führt ganz aktiv einen Kulturkampf. Sie stellen ja die sogenannte Kultur des Lebens der vermeintlich vorherrschenden Kultur des Todes gegenüber, die es sozusagen bekämpfen gilt. Sie glauben sich als einzige Gruppe, die Wahrheit erkannt haben, dass es einen gesellschaftlichen Verfall gibt nach ihrer Sicht. Und die Kultur des Lebens wäre sozusagen die Lösung für alles. Aber dahinter steckt natürlich ein antifeministisches Weltbild. Da stecken veraltete Rollenvorstellungen dahinter, ein patriarchales Familienbild. Und das ist auch eng verknüpft mit Rassismus und nationalistischen Vorstellungen. Und das wird oft verdeckt durch ihre eben Argumentationsweise, durch ihre Sprache. Und da ist es wichtig, dahinter zu schauen, was steckt in den Aussagen eigentlich drin. Ronja Schwarz vom Presseteam der Demonstration My Body, My Choice. Die andere Pressesprecherin ist Jasmin Fuchs. Also da ist wirklich sehr viel Nationalsozialismus, der da einfach mitschwingt, dass man sagt, deutsche Frauen müssen gezwungen werden, Kinder zu kriegen, unsere Geburtenrate ist zu niedrig und wir müssen uns genetisch durchsetzen für ein christliches Deutschland. Und das dann natürlich unter einer Wir-wollen-Kinder-schützen-Thematik zu verkaufen, ist natürlich einfach ein bisschen billig. Mein Körper, meine Entscheidung. Pro-Choice-Demonstration und der Münchner Marsch treffen nicht zum ersten Mal aufeinander. Man kennt sich. Einer der beiden Keynote-Speaker des Münchner Marsch fürs Leben klingt so, als würde er weniger für das Wohl Schwangerer kämpfen, als um das Überleben des ganzen deutschen Volkes. Normalerweise eine Gesellschaft mit einer derartigen demografischen Krise müsste doch sich massiv bemühen, dass mehr Kinder auf die Welt kommen. Aber genau das Gegenteil macht man da. Matthias von Gersdorf, Leiter der deutschen Sektion der Gesellschaft zum Schutz von Tradition, Familie und Privateigentum. Von Gersdorf ist auf YouTube unterwegs. Den Christfluencer haben dort über 55.000 Personen abonniert. Das heißt, wir sehen überall, auch heute in dieser Regierung, allein in dieser Woche, einen katastrophalen Angriff auf das Leben. Das heißt, diese Politik kann man nur mit einem Wort beschreiben, und zwar, sie ist suizidal. Man strengt sich stärker an, Kinder zu töten, als Kinder eben in die Welt zu setzen. Und die Grünen, die bereiten sich schon vor. Die Rede lässt sich grob in drei Teile gliedern. Im völkischen Teil agitiert Matthias von Gersdorf gegen eine Selbstabschaffung des deutschen Volkes. Im nächsten Teil benennt er Sozialdemokratie, Grüne und Linke als Feinde dieses Volkes. Als nächstes Kapitel kommt die Beschimpfung von ARD und ZDF. Es könnte einfach eine extrem rechte Rede sein. Warum braucht von Gersdorf dafür religiöse Formeln und Gebetswünsche? Wir haben es mit einem geistigen Kampf zu tun. Ja, wir haben es mit jemandem zu tun, der von ganz unten kommt. Und mit denen, die sich diesem Wesen, also dem Teufel, hier auf der Erde alliieren. Das ist der wichtige Aspekt unseres Kampfes. Das ist ein geistiger Kampf. Deshalb muss uns klar sein, unser wichtigster Alliierter ist Gott. Oder besser gesagt, ich habe falsch das gesagt. Diesen Kampf für die ungeborenen Kinder und gegen das Böse führt Gott an höchstpersönlich. Und wir sind seine Werkzeuge in diesem Kampf. Bravo! Das ist im Kern, was hier passiert. Diese armen Leute da hinten, die können das nicht mehr machen. Die wissen nicht mehr, was gut und böse ist. Ja. Und deshalb müssen wir sie auch berücksichtigen in den Gebeten. Selbst dann, wenn das Grundrecht auf Leben auf dem Spiel steht. Das sieht man bei Pro-Choice anders. Also ich glaube, wir wollen nicht, dass für uns gebetet wird. Wir stehen hier selbstbestimmt auf der Straße. Wir sind überzeugt von unserer Meinung. Wir sind nicht die Ausgeburt des Bösen, wie das vielleicht dort transportiert wird. Ronja Schwarz vom Presseteam der Demonstration My Body, My Choice. Sondern wir stehen für die freie Entfaltung vom Leben von jedem Menschen. Jeder soll in dieser Welt ohne Angst verschieden sein können und in Freiheit leben können. Und dafür stehen wir ein und davon lassen wir uns nicht verunsichern. Nochmal Szenenwechsel. Von der einen Seite der griechisch-antiken Propyläen des Königsplatzes wieder zurück auf die andere Seite. Wie geht die Organisatorin des Marschs fürs Leben damit um, dass ihre Veranstaltung als Zusammenkunft gegen Freiheit und Menschenrechte gesehen wird? Ach, wissen Sie, ich wurde schon zu Schulzeiten als rechts geframed, und das ist 25 Jahre her, weil ich mich gegen Frauenquoten ausgesprochen habe. Und man hat das Gefühl, jede nicht beliebte Meinung ist auf einmal rechts. Uns eint hier der Lebensschutz. Und wer eine Meinung vertritt, die nicht vielleicht der herrschenden Meinung entspricht, der muss halt mit Kritik rechnen. Und da ist dieses Label halt sehr gut geeignet, aber wir hängen uns das nicht an. Straßenblockade in der Schellingstraße. Im Münchner Universitätsviertel stoppen einige Dutzend Personen den Münchner Marsch fürs Leben. Die Polizei beginnt den Marsch an der Blockade vorbeizuleiten. Gerade zieht eine Gruppe jüngerer Männer mit Undercut-Haarschnitt an der Blockade vorbei. Sie nennt sich Christkönigtum. Digitales Motto auf ihrer Homepage: Für den Glauben, für die Menschen, gegen den Verfall. Physische Spezialität des Vereins ist Kampfsport. Der heilige Rosenkranz. Viele haben ihn schon einmal gesehen oder er hängt im Innenspiegel des Fahrzeugs, ohne dass man eigentlich weiß, was ist das? Einige versuchen ihn zu beten, aber Kevin kommen Mies, nicht wirklich rein. Vom Verein Christkönigtum mit Sitz in Wuppertal. Der Christfluencer hat über 18.000 Abonnenten bei YouTube. Also wer einen schönen, hochwertigen Rosenkranz erwerben möchte für sein Rosenkranzgebet, der kann das Ganze bei www.de machen. Der Onlineshop bietet Bücher, Statuen, Kreuze, Wandbilder, Feuerzeuge und Rosenkränze. Das werde ich euch verlinken in der Beschreibung. Ästhetisches Merkmal: Militaria. Der Gladio, also Schwert, Rosenkranz mit dem Jerusalemkreuz der Kreuzritter oder zum Beispiel der Combat Rosary Soldiers Edition Gun Medal. Die Vintage-Ausgabe eines amerikanischen Soldatenrosenkranzes aus dem Ersten Weltkrieg. Laut Werbung auch bei Veteranen beliebt. Dazu der Hinweis: Denken Sie daran, Ihren Rosenkranz und Ihre Devotionalien vor dem Gebrauch von einem Priester segnen zu lassen. Nicht gesegnet werden dürfen homosexuelle Liebespaare, das sei Blasphemie, also Gotteslästerung, lässt der Christkönig-Propagandist in seinem YouTube-Kanal verbreiten. Zitat: Es braucht jetzt eine totale Wende, zuerst in der katholischen Kirche selbst. Dazu haben wir 10 konkrete Forderungen an alle katholischen Kleriker und Laien weltweit formuliert. Unmissverständliche Positionierung gegen Abtreibung. Verurteilung aller modernistischer Irrlehren. Anerkennung einer absoluten, unveränderlichen katholischen Wahrheit. Zitat aus dem Manifest auf der Homepage Christkönigtum. In digitalen Medien sind Listen ja beliebt. Seien es die 6 Sätze, die dein Leben positiv verändern werden, oder eben die 10 Forderungen des Wuppertaler Influencervereins Christkönigtum, die so gar keine weltabgewandten Frömmler und stillen Betschwestern sind, sondern sich als digitale, physische und ideologische Krieger des Katholizismus begreifen. Im Fachjargon Integralisten. Der historische Integralismus geht zurück auf das 19. und frühe 20. Jahrhundert und ist eine Selbstbezeichnung von Katholiken, die sich ganz stark abgegrenzt haben von all dem, was sie als Moderne, als Liberalismus gesehen haben und auch innerhalb der Kirche als modern und liberal interpretiert haben, weil sie eben das Modell hatten eines ganz geschlossenen, homogenen Blocks von Kirche, wo Kirche auch ganz stark vorgibt, wie Katholikinnen zu denken, was sie zu wählen, welche politischen Positionen sie zu vertreten haben. Und das steht auch einer Trennung von Kirche und Staat entgegen. Und das steht auch dem entgegen, dass man sagt, es gibt Gewissensfreiheit, es gibt Religionsfreiheit. Das sind alles Dinge, die Integralisten abgelehnt haben. Das ist in der Kirche letztlich gescheitert, Anfang des 20. Jahrhunderts. Sebastian Pittel, Universität Tübingen. Leiter der Abteilung Dogmatik an der Katholisch-Theologischen Fakultät. Politische Theologie ist einer der Forschungsschwerpunkte von Sebastian Pittel. Die Neointegralistinnen, das ist eigentlich eine relativ junge Bewegung, die sich in den letzten 20 Jahren formiert hat. Eine wichtige Plattform ist die Internetplattform Josias Blog. Da haben verschiedene Leute zusammengefunden, die an das wieder anknüpfen. Liberalismus ist eine Gefahr für den integralen Glauben. Also integral heißt immer, ich bin mit Haut und Haar und in allen Aspekten Katholik oder Katholikin, und dass es eben legitim sei, dass die Kirche Kompetenz habe, in bestimmten Fragen der Gestaltung einer gesellschaftlichen, politischen Ordnung auch Dinge vorzugeben, das auch mit Hilfe des Staates durchzusetzen und eben das, was sie als Gemeinwohl verstehen, auch über individuelle Freiheitsrechte überzuordnen und zur Not auch gegen demokratische oder demokratisch gewählte Regierungen durchzusetzen. Der Staat als Schwert Gottes. Das passt ganz gut zum Kreuzritter Rosenkranz, Marke Gladio, Latein für Schwert, das der Online-Shop im Angebot hat. Nicht überraschend verortet der Wuppertaler Verein die Dekadenz der Kirche in den 1970er Jahren. Denn bis in die 60er Jahre verfolgte die westdeutsche Staatsanwaltschaft unverheiratete Paare und sorgte für eine vorgeblich gottgewollte sexuelle Schöpfungsordnung. Homosexualität wurde erst 1994 aus dem Strafgesetzbuch gestrichen. Bis heute ist der Schwangerschaftsabbruch in Deutschland grundsätzlich strafbar. Woher kommt diese staatliche Strafbewehrung? Ist Religion nicht eigentlich Privatsache? Man kann vielleicht auch nochmal unterscheiden zwischen dem eher weltabgewandten Fundamentalismus, der sehr stark die Gefahren in der Welt sieht, uns in einer Endzeit sieht, das heißt, jetzt wird's ernst. Man zieht sich eher nochmal zurück und schaut, dass man, jetzt salopp gesagt, seine Schäfchen beisammen hält, aber möglichst vielleicht sogar abgeschottet von der Welt. Und das, was wir gerade vielleicht nochmal stärker bemerken und was vielleicht auch gesamtgesellschaftlicher nochmal die deutlich größere Gefahr macht, ist eben dieses nach außen hingehen. Und dann wird es eben auch sehr schnell politisch, gesellschaftspolitisch, ideologisch, weil es eben nicht nur bei dem persönlichen Glauben bleibt, sondern man wirklich in allen Gesellschaftsbereichen etwas verändern möchte. Matthias Pöhl, aktiv bei Fundiwatch. Die Initiative klärt über Gefahren christlich-fundamentalistischer Ideologien auf. Das eine ist dann das Thema geistliche Kriegsführung. Ist jetzt nicht unbedingt zu verstehen als eine Kriegsführung mit Waffengewalt, kann aber in die Richtung natürlich auch überschwappen. Das heißt, wir sehen an vielen Stellen auch eine sehr militärische Sprache, und dem liegt die Vorstellung zugrunde, dass angenommen wird, dass in der Welt tatsächlich dämonische Mächte und göttliche Mächte gegeneinander kämpfen und es Aufgabe der Christinnen ist, diese dämonischen Mächte zurückzudrängen, was teilweise auch mit Gebetsmärschen passiert. Wir haben das sehr eindrucksvoll beim Sturm aufs Kapitol am 6. Januar in den USA gesehen. Dem vorausgegangen waren sogenannte Jericho-Märsche, was genau sowas ist. Das heißt, man hat sich versammelt und man ist betend um die Regierungsgebäude gezogen, um in dem Fall die als dämonisch ausgemachten Demokraten und die entsprechenden Geister, die sie unterstützen, zurückzudrängen. Und da sieht man eben auch die Gefahren. Das heißt, es haben sich natürlich auch rechtsextreme Kreise unter diese Gruppen gemischt. Und am Ende ist das Ganze eben auch in Gewalt ausgeartet, auch wenn es vielleicht erstmal vom Grundsatz her dieses Marsches jetzt nicht das Ziel war. Aber wir merken, dass es da sehr schnell dann eben überschwappen kann. Da ist er wieder. Der Symbolic Glue, der Klebstoff zwischen religiösem Fundamentalismus und extremer Rechte. Wie beim Münchner Marsch fürs Leben oder bei einem Christfluencer wie dem Ketzer der Neuzeit. Heilige Krieger im Kulturkampf mit Teufel und Weihwasser, respektive einem göttlichen Auftrag, der autoritär durchgesetzt werden muss. Es geht ja schließlich um unser aller Seelenheil. Die ewige Rettung, bevor die Welt zugrunde geht. Es sind große Männer, die diese Apokalypse noch etwas hinausschieben, mit Hilfe ihrer Macht. Und es ist ihnen bitterer Ernst. daher kommt auch die christlich-nationalistische Bewegung. Also das sieht man jetzt gerade in den USA, wohin das führt. Die Christian Nationalists dort sind die, die massiv auch für Trump geworben haben. Und sie wollen einen Staat, der nicht mehr von der Religion getrennt ist, sondern der diese Religion zur Gesetzgabe, also als Gesetzgrundlage macht. Da ist dann ja auch so sehr dieser starke Fokus auf das christliche Abendland. Lena Schmidt, ausgebildete Pastorin an einem Bibelcollege, dann Aussteigerin. Ich habe wirklich sehr für das, was ich gemacht habe und woran ich geglaubt habe, gebrannt. Ich war der festen Überzeugung, das ist hier die Wahrheit, das ist der Weg und ich rette Menschen damit. Ich kann Menschen zu Jesus bringen und das ist doch das Einzige, was wirklich erfüllt. Und dann gab es bei mir persönlich in der Familie ziemlich schlimme Vorfälle und das haben Leute in der Kirche mitbekommen und haben gesagt, hey, Gott hat uns gesagt, er will mit dir Kirchen bauen und du sollst Pastorin werden und da sollst du Heilung finden von dem, was dir Schlimmes passiert ist. Als Anfang 20-Jährige, die gerade ein schlimmes Trauma erlebt hat, will man natürlich genau sowas hören. Man will hören, dass man gesehen wird, man will hören, dass man eine Gemeinschaft hat, in der man aufgefangen wird. Und das hat mich im Endeffekt dann auch dazu gebracht, dass ich dachte, okay, meine Stärken passen dazu. Ich kann ganz gut reden vor Leuten. Ich kann Menschen ganz gut emotional irgendwie erreichen. Und das kann ich doch jetzt in den Dienst von Gott stellen. Und wenn Gott möchte, dass ich für ihn Kirchen baue, dann mache ich das natürlich. Gemeint sind Kirchen der Pfingstbewegung, in der der Heilige Geist eine besondere Rolle spielt. Eine der auch wirtschaftlich erfolgreichsten Pfingstkirchen ist die Hillsong Church. Benannt ist sie nach dem Hills District im Norden Sydneys. Von dort verbreitete sie sich seit den 1980er Jahren weltweit in etwa 30 Länder. Der Namensbestandteil Song in Hillsong ist durchaus programmatisch. Ihre Gottesdienste, Worship genannt, setzen auf Popmusik. Musikproduktion ist Teil ihrer Mission. Das Hillsong-Lied What a Beautiful Name bringt es bei Spotify auf über 250 Millionen Aufrufe. Hillsong gehört zu den sogenannten Megachurches des Evangelikalismus. Als Megachurches bezeichnen sich Gemeinden mit mehreren tausend Mitgliedern. Das physische Massenerlebnis ist wichtig. Megachurches füllen Konzerthallen zum Beten und finanzieren dafür Social-Media-Kampagnen. Social Media wurde uns ganz klar als Missionsrahmen vorgestellt. Du sollst das posten, was die Leute vielleicht irgendwann mal nachfragen lässt. Oh, wo bist du denn da immer sonntags? Das sieht voll cool aus. Du sollst Dinge posten, die Leuten das Gefühl geben, boah, so ein Leben hätte ich auch gerne. Und dann nachfragen, so hey, wie hast du das gemacht? Und dann kannst du sagen, komm doch mal mit in die Kirche, da wirst du es verstehen. Oder so, das geht wegen Jesus, weil ich Christ bin. Social Media ist in diesen Kirchen ein Missionierungstool. Ästhetisches Merkmal nicht nur der Hillsong Church ist die Farbe beige. Warum eigentlich beige? So, beige hat nicht wirklich eine eigene Persönlichkeit. Beige ist etwas sehr Formbares. Und beige ist einfach auch sehr minimalistisch. Also sehr vieles davon ist sehr minimalistisch gehalten. Ich war in genug Häusern von diesen Leuten drin, die haben alle den gleichen Einrichtungsstil. Und der ist sehr beige und sehr minimalistisch. Und zwar auf allen Ebenen. Also die sehen alle gleich aus. Ich habe auch so ausgeschaut. Wir sollen ja auch wie eine Einheit wirken nach außen. Und das hat ganz viel mit gehobenem Mittelstand zu tun. Also da ist auch viel performativ dabei. Und das sieht man ja jetzt gerade aber auch in den USA mit diesem ganzen Tradwife-Content und mit auch den politischen InfluencerInnen, die aber auch diesen Kirchen angehören. Das fällt schon auf beim Scrollen durch die Accounts von Pfingstkirchen oder den Inszenierungen aller möglichen Christfluencer. Der Heilige Geist scheint Pastellfarben zu bevorzugen. Da ist nicht so viel Individualität mit drin. Aber das ist genau irgendwo auch was, was sich Leute ja wünschen. So diese klaren Strukturen, da haben wir wieder die Strukturen. Da haben wir wieder was, was dich vielleicht ja auf jeden Fall auch einschränkt. Aber es gibt dir ja auch Sicherheit. Und am Ende hast du damit dir eine Persönlichkeit und eine Identität geschaffen, die sehr, sehr unangreifbar ist von außen. Eine unangreifbare Identität pflegt auch der amerikanische Vizepräsident J.D. Vance. Er gibt sich eine ganz eigene Definition von Nächstenliebe. But there's this old school, and I think it's a very Christian concept, by the way, that you love your family and then you love your neighbor. Es ist ein altes christliches Konzept. Du liebst deine Familie und dann liebst du deinen Nachbarn dann liebst du deinen Freundeskreis. Und dann liebst du die Mitbürger deines eigenen Landes. Und dann erst kannst du dich auf den Rest der Welt konzentrieren. Identitäres Christentum ist ein Christentum, das christliche Identität ganz stark homogenisiert und essentialisiert. Also man stellt Eindeutigkeit her, man schaltet Christentum kurz mit zum Beispiel einer bestimmten Form nationaler Identität. Man definiert zum Beispiel in der ungarischen Verfassung Ungarn als christliche Nation. Man spricht vom christlichen Abendland, das sind alles so Kurzschaltungen. Das ist ein Element von identitärem Christentum. Und das zweite sind diese ganz starken Bewegungen in der Konstruktion von Feindbildern. Also es gibt die Identität nur, wenn man einen anderen definieren kann, der nicht zu dieser Identität gehört. Also identitäres Christentum funktioniert auch ganz stark binär. Also man braucht immer jemanden, den man ausschließen kann, um sich der eigenen Identität vergewissern zu können. Und das sind dann oft Muslime, Migrantinnen und andere Personen, wo man sagt, die bedrohen diese Identität. Sebastian Pittel, Katholisch-Theologische Fakultät der Universität Tübingen. Ein sehr schönes Gegenbild ist eigentlich dieses sogenannte Gleichnis vom barmherzigen Samariter. Also Jesus wird gefragt, was sind die wichtigsten Gebote? Und dann zitiert er aus dem Alten Testament und nennt unter anderem aus Levitikus diese Stelle, also du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Und dann kommt die entscheidende Frage, ja, wer ist denn dein Nächster? Und für die identitären Christinnen sind die Nächsten die Blutsverwandten, die Familie, die eigene Nation. Aber in diesem Gleichnis ist ja die interessante und provokante Pointe, dass es gerade der Samariter, also der andere ist, der sich hier als Nächster erweist. Und das ist eigentlich eine fundamentale Kritik an dieser Form des Identitätsdenken. Wer bist du jetzt? Hau an. Mach das hier weg. Was ist denn dein Problem? Auf dem Kirchentag gab es ebenfalls einen queeren Gottesdienst, bei dem die Rede von queeren Tieren auf der Arche Noah war. Animals are not queer. Warum darf das Recht des Lebens, was so ein grundsätzliches Recht ist, nicht auf einem Kirchentag präsentiert werden? Stellt sich mir die Frage, wofür stehen diese Menschen? Ja, so schaut's aus. Der Ketzer der Neuzeit haben uns jetzt gerade angehört. Was können Sie mir dazu sagen? Also diese Eingangssequenz, die wir gerade gesehen und gehört haben, fungiert nicht als Einführung in ein Video, wie wir es sonst gewohnt sind. Hallo, ich bin so und so und wir bearbeiten heute folgendes Thema. Sondern es ist eigentlich eine Vorwegnahme und gleichzeitig auch eine Bestätigung eines zu erwartenden Konflikts. Madeleine Geidel, Universität Erlangen. Lehrstuhl für Medienkommunikation, Medienethik und digitale Theologie. Er eröffnet Interpretationsspielräume und er verzichtet dabei, und das ist das Spannende, er verzichtet explizit auf Einordnungen. Also es ist eine Form der sogenannten langsamen Dramaturgie und das ist nicht zufällig gewählt, sondern es ist natürlich Teil einer inszenatorischen Machart. Das heißt, er möchte Spannung erzeugen und auch Aufmerksamkeit binden. Und das ist natürlich das Wichtige auf Social-Media-Plattformen. Also Aufmerksamkeit fungiert hier als sehr knappes Gut innerhalb dieser Aufmerksamkeitsökonomie, auf das das gesamte Vorgehen natürlich ausgerichtet ist. Man möchte Klicks, man möchte gesehen werden und man möchte, dass Leute diese Videos anhören. Heute hat es direkt auch turbulent gestartet mit einer Frau, die mir entgegenkam. Sie meinte, sie ist von einem Pro-Life-Stand. Und da ist in Halle 6, ich weiß nicht, ob ihr so weit gekommen seid, es sind zwei Stände, AfD-Verbot, ja. Mhm. Und dann Björn Höcke ist ein Nazi und so weiter. Mhm. Und da sind dann eben die Hardliner, ne? Da ja, sind die ganzen Flüchtlingsgeschichten und Antifa und ja. Ja. Also so ein bisschen wie der Parteitag der Grünen. Und die hat mir erzählt, dass sie nicht rein darf ins Kirchentagsgelände. Das heißt, alle Pro-Life-Stände sind verboten. Konflikte werden absichtlich erzeugt. Insbesondere rund um gesellschaftlich umkämpfte Themen. Das ist bei uns beispielsweise Gender oder auch Religion. Und diese Reaktionen des Gegenübers dienen anschließend als sogenannter Beweis für eine bereits vorbereitete Erzählung. Beispielsweise die Intoleranz des Gegenübers oder auch eine vermeintliche Unterdrückung konservativer Stimmen. Diese Konflikte werden auf emotionale, anschlussfähige Wir gegen sie Erzählungen verdichtet. Und darum geht's eigentlich. Also komplexe theologische, ethische oder auch politische Fragen erscheinen dann als eine ganz klare moralische Grenzziehung zwischen einer vermeintlich in Anführungszeichen wahren christlichen Ordnung und dem ausgeschlossenen anderen. Und gerade hier zeigt sich dann auch die Nähe zu extrem rechten Deutungsmustern, die Zugehörigkeit über Ausschluss, über Feindbildproduktion und auch über kulturelle Bedrohungserzählungen organisieren. Also es werden Feindbilder konstruiert und beispielsweise hier ist es die Abwehr pluraler Geschlechterverhältnisse, der Inszenierung liberaler, queerfeministischer oder auch kirchlicher Gegenpositionen. Bevor wir anfangen, muss ich euch etwas sagen. Diese Folge könnte mich etwas kosten. Sponsoren, Reichweite und wer weiß, vielleicht mehr. Einreiseverbote in mehreren Ländern, 115 gesperrte Bankkonten, mehrere Hausdurchsuchungen und... Christfluencer Leonard Jäger präsentiert den Rechtsextremisten Martin Sellner. Der YouTube-Kanal Ketzer der Neuzeit hat über 570.000 Abonnements. Nicht alle Leute, die sich diese AkteurInnen angucken, stimmen ihnen vielleicht zu, aber es interessiert sie. Und dadurch erhalten sie natürlich wieder eine hohe Reichweite. Das heißt natürlich im Umkehrschluss, umso radikaler und extremer die Meinung, umso mehr Sichtbarkeit kann man auf Social Media erreichen. Und das ist natürlich gerade für Gruppierungen wie die extreme Rechte total hilfreich. Wenn wir uns christliche Influencende angucken, aus den Amtskirchen beispielsweise, von der EKD, die haben ganz andere Spielräume und auch Richtlinien, wie sie online agieren. Zu Recht. Freie AkteurInnen können ja in einem gewissen Grad machen, was sie wollen. Und können natürlich somit auch der Polarisierung freien Lauf lassen. Ausnahmsweise steckt der Teufel dieses Mal nicht im Detail, sondern im Großen und Ganzen. Während das deutsche Grundgesetz zur Freiheit tendiert und die Gleichheit der Menschen erklärt, will die neue Rechte eine Gesellschaftsordnung der Ungleichheit. Schluss mit der Epoche der Aufklärung, aus für die universalen Menschenrechte und weg mit liberalen Ideen. Das wiederum passt sehr gut zu einem christlichen Fundamentalismus, der nur schwarz-weiß denken kann, gut oder böse, Gott oder Teufel, Christ oder Antichrist. Es gibt kein Dazwischen, keine Barmherzigkeit. Polarisierung zählt. Wer nicht für uns ist, ist gegen uns. Ein demokratischer Staat kann so ein Programm nicht umsetzen, denn er lebt von der Vielfalt. So, dann herzlich zurück hier in München. Herzlich willkommen, macht mal ein bisschen Lärm fürs Leben. Hilf vor allem allen Frauen, die ein Kind im Leib tragen, dass sie Ja sagen können zu diesem Kind, das Zeichen des Lebens gegeben wird. So bitten wir dich um deinen Segen für sie und für uns alle und auch für alle, die gegen uns geschrien haben, dass ihre Herzen bekehrt werden. So segne, behüte und begleite sie alle, der allmächtige und gütige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Ich denke, vor der Bayern-Hymne singen wir das Regina Zöli noch zusammen. Dürfen wir das noch? Gell? Zurück zum Königsplatz. Mit der Bayernhymne geht der Münchner Marsch fürs Leben zu Ende, auf der einen Seite der Propyläen. Ich bin erschöpft, aber zufrieden. Es war eine schöne Veranstaltung mit ein paar Unregelmäßigkeiten, weil wir blockiert worden sind. Aber im Großen und Ganzen hat alles gut funktioniert und deshalb bin ich zufrieden, ja. Silja Fichtner, Organisatorin des Münchner Marsch fürs Leben. Es gab jetzt eine ganze Reihe von antifaschistischen Slogans gegen den Marsch fürs Leben. Hat Sie das überrascht oder haben Sie das damit gerechnet? Nee, die kennen wir, die sind ja auch jedes Jahr mehr oder weniger das Gleiche, also das ist bekannt, ja. Muss ich jetzt mal schauen, ob München überhaupt noch da ist. Deswegen. Auf der anderen Seite der Propyläen, bei der Demonstration My Body, My Choice, sind die beiden Pressesprecherinnen sehr zufrieden mit dem Verlauf des heutigen Tages. Es gab kontinuierlich lauten, kreativen Protest entlang der Route. Wir haben auch mitbekommen, dass es wohl zwei Blockaden gab, die auch den Marsch fürs Leben etwas verzögert haben. Also es wurde sehr deutlich gezeigt von den Protestierenden, dass man damit nicht einverstanden ist, dass man sich dem entgegenstellt. Und ich glaube, wir haben ein sehr erfolgreiches Zeichen für reproduktive und sexuelle Selbstbestimmung gesetzt. Waren jetzt hier auf der Pro-Choice-Demonstration auch Christen, Christinnen? Ich denke prinzipiell schon. Wir haben prinzipiell natürlich keinerlei Problem damit, wenn Leute irgendeiner Religion angehören, ihren Glauben ausleben wollen. Das ist halt eben der wichtige Punkt, dass man den Glauben so weit ausleben kann, bis dann die Rechte von anderen Menschen eben eingegrenzt werden. Musik. die generelle Instabilität in meiner Familie hat mich mit 18, 19, 20 natürlich total nach Stabilität und Struktur suchen lassen. Wenn man in instabilen Verhältnissen aufwächst, dann sucht man sich diese Struktur und diese Stabilität woanders. Und gerade eine so High-Control-Religion, wo sehr viel soziale Kontrolle ausgeübt wird, bedeutet natürlich auch, wo viel soziale Kontrolle ist, ist das Netz super eng, ist man einfach sehr, sehr strukturiert eingebunden. Und das habe ich damals gebraucht, um das zu schaffen, um diese Strukturlosigkeit innerhalb von familiären Strukturen zu überleben, habe ich mich dann da reinbegeben. Lena Schmidt, ausgebildete Pastorin einer Megachurch. Aussteigerin. Und im Endeffekt wurde mir dann beigebracht, wie ich Leute wie mich rekrutiere. Also im Endeffekt wurde uns beigebracht zu sagen, okay, du schaust dir die Personen an, du redest mal mit denen. Und wenn da viel Instabilität ist, wenn da Strukturlosigkeit, wenn die Person verloren wirkt, also auch so dieses Verloren, ist auch so ein ganz, ganz großes Buzzword in dieser Community, dann gehst du hin und sagst dir, guck mal, hier hast du doch diese Stabilität, hier hast du alle Struktur, die du in deinem Leben vermisst, die dir fehlt, die können wir dir bieten, die kann die Kirche dir bieten. Und damit kriegen sie extrem viele Menschen. Uns wurde auch beigebracht, ihr solltet euch gut anziehen, ihr solltet Sport machen, ihr solltet gut ausschauen, weil mit Honig fängt man Fliegen. Und genauso funktioniert das auch mit diesen Reels. Die Leute sehen die und sehen diese Beiträge und denken sich, boah, die sehen aber alle total cool und glücklich aus. So, vielleicht ist das doch mal was, was ich ausprobieren sollte. Und dann hast du die da nächsten Sonntag im Service stehen. Und wenn die dann anfangen zu heulen im Worship, dann ist danach aber das Emotional Support Team da und spricht die an. Und dann hast du deine Leute. Was hat Jesus in der Morning Session bei dir bewirkt? Also irgendwie, keine Ahnung, ich war total müde den ganzen Morgen und dann habe ich einfach Lobpreis gemacht. Ich war so frei auf einmal, ich habe richtig geheult, auch gestern Abend schon die Session und so. Und wirklich, also das ist so eine gesegnete und heilige Stimmung hier. Wirklich, also Jesus ist so präsent, das ist so krass, wirklich. Sehr schön. Heilige Krieger, Christfluencer und die neue Rechte. Ein Feature von Ralf Hohmann. Es sprachen Xenia Lacher und Katja Bürkle. Ton und Technik Stefan Oberle. Regie Ron Schickler. Redaktion Johannes Bertou. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks für das ARD-Radio-Feature 2026. Ralf Hohmann hat recherchiert, warum bestimmte Inhalte zu christlichem Glauben in den sozialen Medien besonders gut funktionieren. Mehr ARD-Radio-Feature finden Sie in ARD Sounds.